Ja, herzlichen Dank für den wunderbaren Empfang. Wir wollen das ja nicht überbewerten, so eine kleine Band aus Berlin, die vor 25 Jahren das erste Mal unter dem Namen Einstürzende Neubauten auf der Bühne stand. Was heißt das schon? Nix. Und deswegen sind wir auch dazu gekommen, ein relativ intimes Konzert heute Abend in Wien zu spielen. Nur geladene Gäste, sozusagen alles Special Guests, und die einzigen Special Guests, die auch da sein werden, ist das Publikum. Ja. Und wer immer noch gerade noch reinkommt, rein. Kommt rein! Es fängt jetzt an. Nur um zu sagen, was wir so ungefähr vorhaben. Einmal einen angenehmen Abend unter Freunden zu verbringen. Dabei zerfällt der Abend in zwei Teile. Wir spielen circa eine Stunde querbeet, was sich so angesammelt hat in den letzten 2,5 Jahrzehnten. Und dann machen wir eine Pause, gehen duschen und kommen dann wieder raus und spielen nochmal, was sich so angesammelt hat. Und wenn wir dann nicht nochmal rauskommen, dann nur, weil wir euch ganz besonders lieb haben. Andrew, da. Wir fangen relativ leise an, aber ich lasse erstmal die Leute noch alle reinkommen da. Das ist ja so beim Theater, ne? Erst alle reinkommen, dann machen wir die Türen zu, dann fangen wir schön leise an. Kommt's nein. Ist ja noch nicht voll. Er ist voll. Okay, jetzt können wir, oder?